Ja, Sie können Äh, anfangen. ja, hallo, guten Tag. Demir ist mein Name. Ich bin der zuständige Arzt und möchte Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Bevor ich damit beginne, bitte ich um Ihre persönliche Information. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Herr Doktor, können Sie mir helfen, Herr Doktor? Ich habe sehr starke Bauchschmerzen. Ja, aber zunächst brauche ich um Ihre Name. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Helge Paulussen. Ja, könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Helge Bitte Paulussen. könnten Sie langsam buchstabieren. Okay, genau. Ja. Nachname Paulussen. Helge Paulussen. Paulussen. Ja. Und wie alt sind Sie? Ich bin 65 Jahre alt. Wann wurden Sie genau geboren? Ich bin am 6.2.1961. 6. 6.2.1968. Mhm. Und wie groß sind Sie? 1,70 Meter groß. 1,70 1,70 Meter. 70, ja. Meter. Und wie viel wiegen Sie? Ungefähr 90 Kilo. 90. Und Frau Paulsen, was wird Sie so machen? Bin ich obes? Habe Ja. ich das? Ja, sie sieht übergewicht aus. Ja, so. Und was führt sie sonst? Herr Doktor, ich bin sehr, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich habe Mhm. sehr starke Bauchschmerzen. Seit wann haben Sie die Schmerzen? Ja, ich habe seit 3 Tagen gehabt und ich fühle mich nicht gut. Mir ist es schlecht, aber ja, ich fühle mich ein bisschen fiebrig. Ja, das klingt unangenehm. Und seit wann haben Sie Fieber? Haben Sie gemessen? Ja, ich fühle mich, ich weiß genau nicht, aber ungefähr seit gestern Abend fühle Mhm. ich mich ein bisschen fiebrig Mhm. und ich habe ein bisschen geschwitzt. Ich konnte nicht etwas essen. Ja, das ist sehr schlechte Gefühle. Ja, ich fühle mich nicht gut. Okay, zunächst sprechen wir über die Schmerzen. Wo genau befinden sich die Schmerzen? Im linken Unterbauch, aber ein bisschen ja gehen zu in der mittleren ja Unterbauch ein bisschen. Und strahlen die Schmerzen auf? Wie gesagt, Herr Doktor, ein bisschen ich habe Bauchschmerzen im linken Bauch, Unterbauch, aber ein Mhm. bisschen geht zur im Ah, mittleren. ja, das tut mir leid zu hören. Und Was die meinen Schmerzen Sie? Was meinen Sie ausstrahlen? Ist das ausstrahlen bedeutet, die abgelenkt? Schmerzen bleibt nicht nur an einer Stelle, sondern sich breitet auf andere Körperregionen aus. Ja, ich habe schon gesagt. Ja. Wenn Sie meinen, dass so, ja, kann man so sagen, mit Ausstrahlung in den mittleren Unterbauch, ja, ein bisschen ziehen zu den mittleren Unterbauch. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei 0 keine Schmerzen, 10 am Start die Schmerzen bedeutet? Ungefähr 6 bis 7, ja. 6. Gibt es Auslöser oder gab es Auslöser für die Schmerzen? Ich kann nicht so sagen, aber wenn ich mich zur Toilette gehe, aber ich habe sehr starke Bauchschmerzen, besonders beim Stuhlgang habe ich sehr starke Bauchschmerzen. Ja, wie schon gesagt, beim Stuhlgang ist schlimmer, ein bisschen schlimmer geworden. Ist das Ja, ja. das tut mir leid. Schlimmer geworden. Und haben Sie ähnliche Beschwerden gehabt? Ah, ja, Herr Doktor, wenn ich ein 22 Jahre alt war, habe ich eine gleiche Bauchschmerzen, aber das war ganz besonders in rechten Unterbauch und bei mir wurde eine Appendektomie oder mein Arzt hat schon gesagt, Blinddarm entfernen, ja. Appendektomie, ich weiß nicht. Und Blinddarmentfernung, ist das richtig, ja? Ja, richtig. Ja. Blinddarm entfernen. Damals bei mir wurde eine Blinddarmentfernung durchgeführt, ja. Aber das ist sehr gleiche Bauchschmerzen, aber ein bisschen anders an der Körperregion. Und das war im rechten Unterbauch, aber heute habe ich sehr starke anders irgendwo, im linken Unterbauch. Ja, das verstehe ich. Und aber ich konnte akustisch nicht hören. Wie alt war sie, als sie operiert? 22. Ich war 22. 22. Okay. Ja. Okay, gab es Komplikationen bei der Operation? Das war in alles in Ordnung, ja. Keine Probleme. Ich hatte keine Probleme damals. Okay. Und haben Sie Medikamente eingenommen? Herr Doktor, wie gesagt, ich habe sehr Bauchschmerzen. Können Sie mir helfen? Ja, Sie haben gegen Schmerzen Medikamente eingenommen? Nee, nee. Okay. Und Sie haben gesagt, dass Sie fiebrig fühlt. Und haben Sie gemessen? Ja, gestern Abend, ich habe meine Entschuldigung, ich habe meine Körpertemperatur gemessen, ungefähr 38 Grad Celsius. 38. Ja. Und wo haben Sie Unter gemessen? Unter der Arm oder im Mund? Achselhöhle. Unter Achselhöhle. Unter Achsel. Und leiden Sie unter Übelkeit? Ich habe schon gesagt, Herr Doktor, mir ist jetzt schlecht. Mir ist schlecht, aber ich Haben musste Sie erbrochen? nicht erbrechen. Ich musste nicht erbrechen. Ich konnte nicht etwas essen seit gestern Abend. Ich fühle mich unangenehm. Ja, uff. Seit gestern. Und haben Sie Schwierigkeiten beim Wasserlassen? Ja, ein bisschen brennende Wasser lassen habe ich, aber ich weiß nicht warum. Und seit 3 Tagen habe ich häufige Wasser lassen und ein Häufige Wasser. bisschen brennende Wasser lassen, aber ich habe kein Blut bemerkt. Ja, wir werden weitere Untersuchungen durchführen, um die Ursache Ihrer Beschwerden herauszufinden. Machen Sie sich keine Sorge. Und ja. Geben Sie mir ein Schmerzmittel, Allergen. Ja. Ja, wenn Sie möchten, Schmerzmittel kann ich Ja, Ihnen ich habe geben, drei haben Sie gesagt. ja, aber es wäre gut, wenn Sie bis zum Ende des Gesprächs aushalten. Aber Nee, wenn ja. Sie möchten, kann ich natürlich geben. Das ist für mich. Ja, das ist sicherlich für mich. Okay, ich gebe Schwester, Krankenschwester Bescheid geben. Dann bringt sie Schmerzmittel geben. Ja, Okay. danke schön, Herr Doktor. Danke schön. Jetzt machen wir das Aufnahmegespräch weiter. Gott sei Dank. Danke schön, Herr Doktor. Okay, haben Sie Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang? Schwierigkeiten, ja, ich habe schon lange Zeit Verstopfung und manchmal habe ich eine Abführmittel auf dem Supermarkt eingekauft und nehme ich zwei oder dreimal pro Woche ein. Und aber nur selbst. Ich habe keine ärztliche Beratung bekommen, ja, Herr Doktor. Und seit wann haben Sie Verstopfung? Verstopfung seit langer Zeit, aber manchmal seit 15 Jahren, Herr Doktor. 15 Jahre. Ja. Wie oft müssen Sie auf die Toilette? Wissen Sie? Ein bis zweimal pro Woche. Ein oder Ich habe zweimal pro Woche. immer Verstopfung, ja. Haben Sie Blut bemerkt? Blutbemerk. Früher habe ich keine Blut, aber seit 3 Tagen ein bisschen hellrot. Aber ich weiß Hell. nicht, ob das Blut ist oder nicht. Und ja, hellrot, ja. Okay. Und haben Sie chronische Erkrankungen? Chronische Erkrankung. Ich habe Bluthochdruck und ich nehme ein Ramipril 5 Milligramm, eine Tablette täglich, Herr Doktor. Und wie schon gesagt, ein Abführmittels und Ja, Sie haben gesagt, ich habe notiziert. Und wissen Sie, wie sie heißt? was? Abführmittel? Ich weiß nicht. Ah, Auf okay. dem Markt hab ich eingekauft. Und haben Sie noch andere Erkrankungen? Andere Erkrankungen? Nur ich habe eine Bluthochdruck. Ja. Okay. Sie wurden erwähnt, dass Sie operiert wurden, Appendektomie operiert wurden. Gibt es Blinddarmentfernung, ja. ja. Blinddarmentfernung. Gibt es noch andere Operationen? Nee. Nee, das war's. Und Medikamente. Sie haben Ramipril und Abführmittel eingenommen. Gibt es noch Medikamente? Ja, stimmt. Das war's. Okay. Sind Sie allergisch gegen etwas? Allergisch? Ich habe keine Allergie. Super, alles klar. Und haben Sie Unverträglichkeiten? Was meinen Sie um Verträglichkeiten, Herr Doktor? Was Ja, meinen Sie? Allergie ist systemische Reaktion. Unverträglichkeit dagegen ist lokale Reaktion, insbesondere im Verdauungssystem, zum Beispiel Glutenunverträglichkeit oder Ach so, wenn ich manchmal trinke Milch, ja, habe ja. ich eher Blähungen und manchmal ein bisschen Bauchschmerzen, aber anders habe ich keine Probleme. Alles ist in Ja, Ordnung. Kann man so das sagen, Unfett. ja, Laktose oder Milchintoleranz, ja. Und rauchen Sie? Ja, ich bin nicht Raucherin. Super, Sie schützen Ihre Gesundheit, indem Sie nicht rauchen. Ja. Und trinken Sie Alkohol? Ja, manchmal gelegentlich und pro Monat trinke ich zweimal Bier, ja, ein bisschen. Kann man so sagen, ich bin nicht Alkoholiker, aber ja, manchmal gelegentlich. Ja, alles klar. Und bitte nehmen Sie nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Konsumieren Sie Drogen oder haben Sie Kontakt zu Drogen? Ist das Drogen ist sehr gefährlich oder wichtig für uns? Ja, warum? Ja, ein Drogenkonsum kann zu Gesundheit schäden. Ja, danke schön. Ja, ich habe keinen Kontakt mit Drogen, ja. Hallo. Alles klar. Und leben Ihre Eltern noch? Herr Doktor, mein Vater ist an einem Kolonkarzinom mit 70 Jahre alt verstorben, aber meine Mutter ist im Leben noch, lebt noch und sie ist ungefähr 85 Jahre alt und sie leidet an Bluthochdruck als ich, ja. Und haben Sie Geschwister? Nee, keine Geschwister. Sie sind Einzelkinder. Ja. Und Sie sind Sie verheiratet? Ich bin ledig, Herr Doktor. Ich habe keine Ledig. Kinder. Ich hatte niemals einen Mann. Ich bin immer ledig. Und ich arbeite als Sekretärin tätig. Und aber ich bin total zufrieden mit meiner Arbeit. Und natürlich, alles ist in Ordnung in meinem Leben, aber Bauchschmerzen manchmal kann sehr stärker sein und das ist sehr, Ja. ja. Ja, Frau Paulussen, nach den Angaben denke ich am ehesten eine Entzündung im Darm. Aber das ist nur ein Verdacht und muss durch weitere Untersuchungen bestätigt. Zunächst würde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung taste ich Ihre Bauch ab, höre ich Ihre Bauch ab. Und dann würde ich Ihre Vitalparameter messen. Also ich meine Ihre Blutdruck, Ihre Blutzucker, Ihre Puls, Sauerstoffsättigung. Dann würde ich ein EKG schreiben lassen, um eine kardiale Ursache auszuschließen. Das ist eine Routineuntersuchung. Natürlich würde ich Blut abnehmen, um Laboruntersuchung zu bestimmen. Gegebenenfalls würde ich Bauchultraschall planen, um innere Organe sichtbar zu machen. Gegebenenfalls würde ich eine Computertomographie durchführen. Haben Sie Fragen? Was ist Computertomographie, Herr Doktor? Computertomographie ist eine Bildgebende Verfahren, mit dem benutzen wir Strahlen, das ist schmerzfrei und sehr schnell. Mit dem können wir innere Organe genau beurteilen. Ist das gefährlich für Stallung und das kann sein zu ein bisschen Krebs führen? Wie gesagt, mein Vater hat Kolonkarzinom und habe ich Krebs wie mein Vater, Herr Doktor? Jetzt kann ich nicht genau sagen. Um sicher zu gehen, müssen wir weitere Untersuchungen durchführen. Dann können wir genau sagen, ob Sie Krebs haben. Aber momentan gehe ich nicht davon aus. Oh, okay. Und ich habe Okay. keine Zeit. Ich muss mich um meine Mutter kümmern. Muss ich im Krankenhaus bleiben, Herr Doktor? Momentan müssen Sie hier bleiben für weitere Untersuchungen. Sie sollten Ihre Gesundheit priorisieren. Ja, okay. Danke schön, Herr Doktor. Ich warte auf dich. Bir tablo sürer. İpek abla, möchtest du einen anrufen? Ja. Kling Ja, spricht Demir, bitteschön. kling. Guten Tag, ich bin Frau Müller. Ja. Ich rufe aus dem Labor. Frau Hansen hat einen Natriumwert 168 Millimol pro Liter. Frau Okay. Hansen, könnten Sie bitte diese Wert Ihrer Oberärztin weiterleiten? Ja, gebe ich Bescheid. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Guten Tag, Herr Demir. Direkt başlayalım abla. Ezberden yapacağım da Herzlich bir bakayım. Ezberden yapmayayım mı? Ya sınavda o 20 dakikalık şey oluyor ya, ikinci tel. Ben oradan biraz bakıyorum üçüncü tel için. Tamam. Biraz zamana ihtiyacım varsa tabii ki bekleyebiliriz. Şöyle ezberden yapmaya çalışacağım. O yüzden çünkü üçüncü telde ezberden yaptırıyorlar. Şey eksik soru Ben hepsini sana söyleyeceğim. Sen rahat ol. ha, tamam en son En konuşacağız. sonunda. Hı. Okay. Hallo guten Morgen, Demir ist mein Name. Ich bin neuer Assistent Arzt. Warte, bitte. Okay, bitte. In der Prüfung sollten Sie aufwarten. Herzlich Okay. willkommen, Herr Demir. Können Sie bitte sich Kurse vorstellen? Ja, Demir ist mein Name. Ich komme aus der Türkei. Ich bin 34 Jahre alt. Ah, Sie sind sehr jung. Ja. Okay, haben Sie Erfahrung in der Türkei? Ja, ich habe für 5 Jahre gearbeitet in der Türkei im Krankenwagen und Kommutatkontrollzentrale habe ich gearbeitet. Sind Sie Facharzt oder? Nein, ich bin kein Facharzt. In der Türkei ist genannt Patientarzt. Okay. Ja, ist nach dem Medizinstudium ist das ein bisschen anders Ja. wie Deutschland. Ja, Ja, nach der können. Medizin kann man in der Türkei direkt arbeiten. Das Okay. heißt Praktikarzt. Okay. Sie müssen nicht eine Weiterbildung machen. Ja, richtig. Okay, wenn Sie möchten, können Sie eine Weiterbildung machen. Ja, in der Deutschland möchte ich. Okay. Seit wann sind Sie in Deutschland? Seit ungefähr 3 Jahren bin ich hier. Was haben Sie hier in Deutschland gemacht bisher? Ja, ich habe hier bis B2 Kurs gemacht, besucht und im Dezember habe ich eine Hospitation im Mülheim St. Marien Krankenhaus gemacht, im Allgemeinchirurgie. Möchten Sie eine Weiterbildung in Allgemeinchirurgie durch? Nein, leider nicht, weil ich nur allgemein Chirurgie ein Hospitation gefunden habe. Verstehe. Ja, Sie haben recht. Leider eine Hospitation zu finden in Deutschland ist nicht einfach. Ja, ich Ich weiß. weiß. Ich kenne diese Situation. Okay. Wie ist Ihr Ziel in Deutschland? Oder was ist Ja, Ihr Ziel in Deutschland? mein Ziel ist, in Deutschland Allgemeinmedizin oder ja Allgemeinmedizin Weiterbildung machen. Okay. Ja. Okay, was haben Sie heute für uns? Ja, ich habe neue Patienten in der Notaufnahme. Bevor ich damit vorstelle, möchte ich Ihnen vor einem wichtigen Laboranruf berichten. Eine Kollegin aus dem Labor hat mir telefonisch mitgeteilt, dass der Natriumwert von Frau Hansen bei 168 Millimol pro Liter liegt. Dieser Wert ist sehr stark erhöht und stellt eine schwere Hypernatriämie dar. Eine schwere Hypernatriämie kann zu Muskelschwäche, Muskelkrämpfe, Bitte sagst du nicht, wenn Prüfer oder die Prüferin dich nicht gefragt. okay. Das ist eine Du gefährliche solltest, Situation. ja, du solltest ein bisschen Geduld sein. Ja, du sagst, das entspricht einer Hypernatremie, dann du wartest. Und Prüfer oder die Prüferin. Warum sage ich so? Dann der Prüfer oder die Prüferin denkt daran, dass du einfach Auswendig gelernt hast. Okay. Okay, das ist eine schwierige Situation. Okay. Okay. Was ist die Ursache für Hypernatremie? Welche Ja, Ursache wissen Sie? mögliche Ursachen sind, am häufigsten Ursache ist die Uretika, aber mögliche Ursachen sind Erbrechen, Durchfall, Schwitzen und Niereninsuffizienz. Okay. Welche Symptome erwarten Sie bei Hypernatremie? Muskelschwäche, Muskelkrämpfe, Verwirrtheit und Kopfschmerzen. Okay. Vielleicht ist das eine schwierige Frage, aber warum entsteht die neurologische Ausfälle bei Hypernatremie? Wissen Sie? Ja, bei Hypernatremie gibt es Schrumpfung in der Kopf. Sprungfunk. Der Zell, der Ja. Nerven. Ja, bei Zellen. Deswegen entsteht neurologische Ausfälle. Ja, das ist eine gute Antwort. Okay. Wie können Sie behandeln bei Hypernatremie, die Hypernatremie? Ja, maximal Korrekturdosis sollte 10 Millimol täglich, weil das zu Hirnödem oder Koma führen kann. Was geben Sie der Patienten, um zu Ja, reduzieren? ich gebe Glukose Präparat 5%. Oder erniedrigte Dosis Natriumchlor. Nicht niedrige Dosis, isotonisch. Ja, isotonisch. Ja, so erst. Ja, Glukose 5% intravenös und gleichzeitig isotonisch Sodiumchlor. Okay. Was haben Sie noch? Ja, ich habe eine neue Patientin in der Notaufnahme, habe ich gesagt. Es handelt sich um Frau Helga Paulussen, ein 64-jähriger Patientin, geboren am 6.2.1976. Und sie ist 1,70 Meter groß und sie wiegt aktuell 90 Kilo. Und sie Ist stellt, sie Übergewicht? ja, sie ungefähr Body Mass Index 30. Und was bedeutet das? Das bedeutet, sie ist Übergewicht. Sogar sie ist Adipositas, ja? Ja, natürlich. Okay, wie rechnen Sie Body Mass Index? Ich rechne Body Mass Index in dem Körper Gewicht durch Körpergröße zum Quadrat dividiert oder anteilt. Okay. Weiter. Sie stellte sich bei uns sie stellte sich heute bei uns seit 3 Tagen bestehenden Progredienten, linke Unterbauchschmerzen, die Schmerzen strahlen in mittlere Unterbauch aus, in die mittlere Unterbauch aus. Sie stuft die Schmerzen auf eine Schmerzskala 6 von 10 ein. Die Frage nach Auslöser mit Stuhl genannt, aber ich glaube, das ist kein Auslöser, sondern Verstärkungsfaktor. Und ähnliche Beschwerden ähnliche Beschwerden hat mit 22 aufgetreten. Sie wurde Appendektomie durchgeführt. Damals hat sie Schmerzen in die rechte Unterbauch, in der rechten Unterbauch. Und ja, begleitende Symptome hat sie Nausea, Dysurie, Nokturie und Fieber, nicht Fieber, Fieber ist vegetative Anamnese genannt. Die vegetative Anamnese sind Fieber Du kannst innerhalb. auch Begleit als Begleitsymptom Fieber nennen. Okay. Ist nicht falsch. Die vegetative Anamnese sind Inappetenz, Fieber, Schwitzen, auffällig. Und außerdem hat sie angegeben, dass sie seit 5 Jahren Obstipation hat. Aber ja, aber diese Woche hat sie ein-, zweimal pro Woche auf die Toilette muss und sie hat kein Blut bemerkt. Und seit 3 Tagen hat Sind Sie sicher? Gibt es kein Blut im Stuhl? Früher hat sie kein Blut, aber seit 3 Tagen hat sie hellrot gesehen hat. Okay. Was bedeutet hellrot auf dem Stuhl? Ja, hellrot ist medizinisch genannt Hämatokezia. Okay. Das ist schon weiter. Und sie leidet an arterielle Hypertonie seit 5 Jahren. Dagegen nimmt sie Ramipril 5 Milligramm einmal morgen ein. Und sie nimmt außerdem Afürmittel gegen Obstipation ein. Aber sie weiß nicht, wie es heißt. Und sie wurde, habe ich gesagt, Appendektomie durchgeführt mit 22. Entschuldigung, Sie haben gesagt, dass sie seit 15 Jahren Obstipation hat. Ja? Sie hat immer Ja, Obstipation richtig. oder sie hat sie Seit Wechselsäcken fünf diye. Jahren Obstipation hat, ich habe gehört. 15 Jahre. 15 Jahren. Ja. Okay. Hat sie immer Obstipation oder hat sie Wechsel zwischen Obstipation und Diarrhoe in 5 Jahren? Meine Wissen, sie hat immer Obstipation, aber ich bin mir nicht unsicher bei der körperlichen Untersuchung, frage ich. Okay. Und sie ist nicht allergisch, aber sie hat Laktosintoleranz. Und sie wurde Appendektomie operiert. Sie ist nicht Raucherin, keine Raucherin. Sie trinkt Alkohol ab und zu 2 Bier und sie konsumiert kein Drogen. Sie hat keinen Kontakt zu Drogen. Ihr Vater ist an Kolonkarzinom gestorben. Ihre Mutter leidet an arterieller Hypertonie. Sie ist Einzelkinder, Lady. Und sie hat kein Kinder. Sie ist Sekretärin. Ja, das war's. Okay. Wie ist Ihre, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist Divertikulitis. Was bedeutet Divertikulitis? Divertikulitis ist eine sagartige Erweiterung im Darm. Nicht? Eine Entzündung, in der aus eine Entzündung der Ausstülpungen im Darm. Ja, was ist Divertikül? Divertikel? Divertikül ist Ausstülpungen Ja. oder Sack. Divertikel. Ja. Wissen Sie, was ist Divertikulose? Ja, Tuberkulose ist, habe ich gesagt, Ausstülpungen. Nein, Divertikulose. Ist das anderes? Ja, viele, viele Divertikel bedeutet. Ah ja, richtig. Okay, wofür spricht Divertikulitis? Sie hat Blutungen, sie hat Obstipation und natürlich linke Bauchschmerzen und sie hat Fieber. Ja, das war's. Und sie hat Übelkeit, Nausea. Okay. Was vermuten Sie, welche Ursache sie für Divertikulitis hat? Ich glaube, Übergewicht oder Ernährung. Und? Und sie ist Nichtraucherin. Ja, ich brauche Hilfe. Seit 15 Jahren hat sie Obstipation. Ja, Ja. habe ich nicht gesagt? Ja, aber meine Frage, Okay, Sie sagen, natürlich wofür, Obstipation. ich habe gefragt, wofür spricht Okay, Divertikulitis, dann Obstipation ist die sagen Hebamme. Sie, das ist auf eine Symptom für Divertikulitis, aber Verstopfung ist auf eine Ursache Ja, für weiß ich. Divertikulitis. Ja, ich möchte von Sie hören. Ja, sie hat seit 15 Jahren Obstipation und das ist auch sehr häufigste Ursache für Divertikulitis. Okay, welche Differentialdiagnose können in Betracht kommen? Ja, gute Frage. Als Differentialdiagnostik kommen Kolonkarzinom in Betracht, Urolithiasis in Betracht. Ja. Was denken Sie, warum sie Dysuri oder Polykysuri hat? Das kann ein Drücken der Diverkulysis Drücken der Diverkulysis liegen, aber das ist nur Vermutung. Ja, Sie haben recht. Wegen Divertikulitis kann sie diese Beschwerden haben, aber gleichzeitig kann sie eine Zystitis haben. Ja, natürlich. Und Differentialdiagnostisch kommen in Betracht Morbus Crohn oder Adnexitis. Fragen Sie gynäkologisch anamnestisch? Haben Sie Leider gynäkologisch anamnestisch gefragt? nein, bei der körperlichen Untersuchung frage ich. Okay. Ja, bei dieser Fall ist das wichtig. Nicht Ja. alle Fälle, aber bei dieser Fall ist das wichtig. Okay. Welche weitere Diagnostik möchten Sie durchführen? Um meine Verdachtsdiagnose festzustellen, würde ich als erste Maßnahme eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung würde ich bei der körperlichen Untersuchung erwarte ich Abwehrspannung, Loslassschmerzen, Drückenschmerzen und ich glaube verminderte Darmgeräusche. Und natürlich würde ich Vitalparameter erheben und ein EKG schreiben lassen, um eine kardiologische Ursache auszuschließen. Und ich würde eine Bauchsonographie planen. Okay. Es wäre besser, wenn Sie solche sagen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich auf Abwehrspannung, Loslassschmerzen, drückende Schmerzen, weil wenn sie kein akutes Abdomen hat, erwarten Sie keine Abwehrspannung. Ja, richtig. Ja. Okay. Wie können Sie die Patienten behandeln? Ich würde die Patienten stationäre Aufnahmen eine Diagnose zu stellen. Zunächst, weil sie Blutungen haben. Sie Blutungen hat. Dann würde ich einen Zugang legen und Flüssigkeitszufuhr mit Elektrolyte beginnen. Dann würde ich eine symptomatische Therapie einleiten mit Analgetika, Antiemetika, Antipyretika. Ja, gegebenenfalls würde ich Kolonoskopie planen. Möchten Sie sofort eine Kolonoskopie machen oder Nee, das ist nicht sofort. warum? Weil ihr Vater Kolonkarzinom hat und es hat Risikofaktor für Karzinom. Ja, ich verstehe. Deswegen möchten Sie eine Kolonoskopie durchführen. Aber meine Frage, warum möchten Sie nicht sofort eine Kolonoskopie durchführen? Ja, zunächst denke ich am ehesten Perforationsrisiko. Ja, richtig. Schleim. Geben Sie keine Kopie. Okay, richtig, richtig. Ja, dann Schleimhaut ist schwach. Deswegen würde ich vermeiden Kolonoskopie. Ja. Nach 6 oder 8 Wochen können Sie eine Kolonoskopie durchführen. Okay. Vielen Dank für Ihre schöne Anamnesegespräch und schöne Vorstellung. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim İbrahim Hocam. Bence genel olarak gayet iyiydin. Yani Allah'ın izniyle iyi bir şeye denk gelirsen çok endişelenmene gerek yok. Burada da bana stresli görünmedin açıkçası. Belki bu bizim aramızda yaptığın için olabilir. Öyle haklı maalesef. Evet. Sınav sırasında da belki kendine sürekli bunu hatırlatmak iyi olabilir. Ben bunu defalarca kere yapıyor oldum. Şimdi insanlar bunları hafife alıyor ama insanların stresini kontrol etmesini sağlayan en temel şeyler kendilerine gerçekçi olan şeyleri hatırlatmalarıdır. O vakte kadar da bunu bir kere söylemen yeterli olmaz ama o vakte kadar ya ben bu simülasyonları defalarca kere yaptım. Sınavda da bundan farklı olan bir şey oluyor olmayacak ve ben ne kadar rahat olursam yapabileceğimin en iyisini yaparım. Kalsam da dünyanın sonu değil sonuçta. Ama sürekli bu kendine bunu hatırlatmak sınava kadar bence stresi yönetmek anlamında kesinlikle yardımcı oluyordur. Mesela ben hep şöyle gidiyorum. Bugün hospitasyona gidecektim mesela. İnsan stresleniyor tabii çünkü orada sonra benim çalışmak istediğim de bir yer. Ya diyorum kendime şunu diyorum. Ya dünyanın sonu değil. Yapabileceğim en iyisini yapayım. Olmazsa da dünyanın sonu değil. Başka alternatif olabilir. Yapabileceğim en iyisini yapayım. Kalırsam da dünyanın sonu değil. Ya bunu biliyor olmak, hani bir şey kaybetmeyeceğimi, dünyanın sonu olmadığını kendime sürekli hatırlatıyor olmak bana çok yardımcı olur stresimi yönetmek konusunda. O yüzden belki bunu hatırlatabilirsiniz kendinize. Genel olarak dediğim gibi hem anamneziniz hem vorstellungunuz yani oldukça iyiydi. Çok ciddi hatalar yoktu. İyi bir şeye denk gelirseniz Allah'ın izniyle bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama o kısımda tabii şans meselesi. Ama Allah'ın izniyle öyle oluyor olur bu sefer için. Şimdi benim tabii bazı önerilerim var. Hani daha iyi olabilmesi anlamında. Ama sizin yaptıklarınız da hani kesinlikle yanlış değil. Yani onlar da yapılabilir. Onlar da yani eleştirileceğini çok zannetmiyorum. Öncelikle az önce söyledim zaten. Soru anlamında ginekolog işi anamneze bu hastada önemli. Yeri Kesinlikle. itibariyle ayrıca tanıda düşünülebileceği için o yüzden hani bununla ilgili birkaç soru sorabilirsiniz anamnez kısmında. Ondan sonra tonlarca diferansiyel diyagnoz tanımlamayın. Bir sürü soru alıyor olursunuz. Kendinize 2 tane belirleyin her vaka için. Sadece onları söylüyor olun. Ne olduğu önemli değil. Var olanınla ilgili birkaç açıklama yapabiliyorsanız sorun değil. En iyisini seçmek zorunda değilsiniz. Ama 2'den fazla söylemeyin. O sizi zorlar orada. Yani çok bildiğinizi göstermez, onlara düşündürmez, emin olun. Şuradan da sorayım, buradan da sorayım gibi bir moda geçerler. O yüzden hani 2'den fazla ben tanımlamamanızı hani öneririm. Sorular kısmında hani bir eksik yoktu. Sadece ağrı ile ilgili yani bence durumu çok değiştirmiyor ama insanlar bunu önem Plöstiş'e veriyorlar. sormadım. Plastik de çok önemli değil bence. Ama işte onu soruyor olmadınız. Karakterini hani soruyor Beşir olmadınız. Aybın'ı şey tanımlarken fark ettim ama ben üçüncü tayinde Beşir Aybın'ı sormadım. Evet. Ama bunlar çok büyük hatalar değil. Mesela benim vakam SL'ydi ve ağrısını ilk başta analiz ediyordum. Ağrı ile ilgili sormadığım bir sürü sorusu oldu. Önemli olan onun o semptomu ile ilgilenmek. Tamam, ağrının 9 tane sorusu var. Hepsini soracaksınız diye bir şey yok. O yüzden unutsanız da bir şeyleri endişe etmeyin yani. Hani ağrısının tipi buydu, ona göre karar verdim diye bir şey yok yani sonuçta. Değil mi? Bazılarında evet bize gerçekten yardımcı oluyor ama sadece onunla da karar vermiyoruz. O yüzden nicht so schlimm. Yani endişelenmeye gerek yok. Şimdi diğer önerilerim hani biraz daha şeyle ilgili olabilir. Reaksiyonlarla. Biraz daha fazla empati göstermekle. Buna çok çok çok fazla önem veriyorlar. Aslında siz de görüşme boyunca birçok yerde hani empati gösteriyor oldunuz. İşte onun kaygısını anladınız. İşte sebebini bulacağınızı, açık hale getireceğinizi, işte tedavi edeceğinizi söylediniz. Ama başlangıçta biraz böyle empati göstermek iyi olabilir. Ja, ich verstehe Ihre Angst. Ya da siz natürlich verständlich gibi. Ja, da mesela babası ölmüş. Ja, das tut mir leid für Ihre Verlust. Demek. Ya başlangıçta ya benim çok ciddi karın ağrım var diye geldi. Ya ama ich brauche so erst personal daten dediniz orada ya das tut mir leid, dass sie so beş verden haben. So erst brauche ich ein paar personal daten aber danach sofort kümmere ich mich ihre beş verden gibi bir şey. Hani bu şun oluyor. Ben empati gösteriyorum. Yani seni anlıyorum, seni önemsiyorum demiş oluyorum. Kendi rayıma çekiyorum bunu. Evet. Bu Düsseldorf'ta acayip önem veriyorlar buna. Acayip önem veriyorlar yani. Ya siz de hani kötü bir şey olmadı ya Yok dediniz. yok anlıyorum abla doğru Sonra haklısınız. dinlediniz. Sonra şeye geçtiniz. Ya böyle olması daha hoş olabilir. Aklınızda olsun. Ağrı ile ilgili de ya altı dedi. Çok şiddetli değil ama şiterka diyor bir taraftan da. Hani hastaların zaten böyle tutarsızlıkları olur. Gerçek yaşamda da yani. Bu anlamda. Kendinizi rahatlatabilmek adına. Çünkü hasta rahatlarsa siz de rahatlarsınız görüşme boyunca ve o size yardım eder. Onunla ilgilendiğiniz için. Mesela Wishtark dedi zaten 7'nin 8'in üzerinde diyorsa hemen siz kendiniz ağrı kesici Teklif teklif ediyorum. edin. Ya wenn Sie möchten kann ich Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben deyin 7-8. Daha düşüklerde können Sie die Schmerzen bis and das Geschirr aushalten o da soll ich Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben. Daha düşüklerde bunu söyleyebilirsiniz. Yani o şıtarkı söyledikten hemen sonra yine ilgilendiğinizi, yine empati gösterdiğinizi göstermek için böyle daha güzel oluyor olur. Mesela siz sunmadığınız için ne yaptı? O bir daha söyledi, bir daha söyledi. Benim şıtarkı Schmerzen'im var, bana yardım edecek misin? 6 dediği için sunmadım aslında abla. Evet. 7 dese benim sınavımda çünkü 8'di ben sundum. Çok memnun kalmıştı onu hatırlıyorum. 6 deyince sunmadım açıkçası. Sonra kendi söyledi. Kendi söyleyince de hemşireye söyleyeyim getirsin dedim. İşte o ilk başta Şitarka dediğinde dedim ya Şitarka diyor ama sonra altı diye tanımlıyor. Bize göre altı çok şey değil ama aslında onun için kuvvetli ve onu rahatsız ediyor demek ki. O yüzden sen git kendi kafanda 7-8 olduğunda direkt ver. 7-8'in altında varsa teklif et. 3-4 bile olsa teklif edebilirsin yani çok ciddi sıkıntı değil. Bunu yapman sıkıntı değil. Ama yapmadığında hasta ağrım var dedi de ilgilenmedi oluyor olmasın yani diye. Bunlar sadece daha güzel yapmak için. Yoksa bunları yapmıyor olman ya da senin yaptıkların hiçbiri yanlış değil. Tamam, Yok hiçbiri. abi not alıyorum zaten. Tabii ki söyleyebilirsiniz. Yok şey için diyorum yani böyle aa, bir sürü şey söyledi, kötü mü yaptım? Yok Ben yok ben gayet not alıyorum ama çok hoşuma gitti. özellikle o şey ilk kısımdaki şeyi ben çok önemsedim. Çünkü ben burada hani ne yapabilirim, ne diyebilirim? Hastanın personeli şey informasyonu nasıl alabilirim? Çünkü ağrım var diye girdi ben daha almadan. Orada biraz hani böyle şey yapamadım. Aklıma gelmedi açıkçası kelimeler. Öyle diyeyim. Yoksa orada bir şey olduğunu ben farkına vardım. Yanlışlık demeyeyim ama hani başka bir şey yapmam Hoşuma gerektiğini. gitmedi. Evet, başka bir şey yapsam daha iyi olurdu diye. Evet, yüzündeki ifade de öyleydi zaten. Öyle. Sonra da mesela başlangıçta onu yaptın ya geriye dönerken de ya Sie haben sich starke Bauchschmerzen deyip geri. kann ich für Sie tun oder was für Sie heute zu uns deme. Zaten söylemişti. Evet, Haben Sie doğru. Stärke, Bauchschmerzen? Können Sie mir sagen, wo genau haben Sie diese Schmerzen? Mesela oradan hani Peki. devam et gibi. Ki bunu görüşme sırasında çok yaptın. Hasta önceden birkaç bir şeyini söylemişti. Sonra sen yazı işte şunları, şu ilaçları alıyorsunuz, başka ilaç da var mı gibi söyledin. Yani hastanın sana önceden verdiği bilgileri yazdığını, not ettiğini, farkında olduğunu ona belli ettin. Bu kıymetli bir şey. Hastayı iyi dinlediğini gösteriyor. Başlangıçta da öyle yapabilirsin. Benim fark ettiklerim ve sana söylemek isteyeceklerim bunlar. Şeyi de hani görüşme sırasında söyledim ama tekrar hatırlatayım. Şimdi hiç durmadan konuşma, bu dan işte gruplarda ben hiç durmadan konuştum, sürekli konuştum falan filan diyorlar ama bu bana çok rahatsız edici geliyor ve insanların nezdinde pürifer ya da pürüferin nezdinde şey gibi düşünüyorum. Motora takmış ezberden konuşuyormuş hissi olur diye düşünüyorum. O yüzden sana öyle dedim. Hani vermen gereken bilgiyi vereceğin yere kadar ver. Normalde sana sadece bu değeri paylaşman söylendi. Yok Urza Hesini şunu bunu söyle demedi ki. Prüfer sorarsa söyle. Söylemez, sormazsa söyleme. Ya Ama şöyle abla, prüfere gerçekten çok bağlı. O kısmı öncelikle söyleyelim. Ha, benim sınavımda 168'de aynısı değil mi? Evet, aynısı. Ya ben hep şey kafasındayım. Şimdi ben anlatırsam o bana sormaz. Ama ben beklersem o bana bilmediğim yerden mesela şeyi sorduğu zaman ben bunu anlatamıyorum. Ozmolaliteyle ozmolalite farkını ya da niye işte su çekilmesi şupum fum kelimeyi doğru mu söylüyorum onu da bilmiyorum ama niye o olur tarzı sorular artık onlara da baktığım için onları da öğrenmeye başladım. Almanca öğrenmeye başladım. Onlar benim için zor. Hani ben kendim anlatayım o sormasın mantığında hep yaklaşıyorum ama söylediğin de doğru. Sen o berası aslında şunu ver. Ben ezberleyip geldim. Ben bunları biliyordum. İşte o zaman da sana bilmeceğin yerden soruyor işte. O ilaç sana evet. soru soracak. Sen onları söyledin. Ha al şimdi zor soruları oluyor. Doğru. Evet. O yüzden senin görevin olan kısmı onunla paylaş. Şeyle ilgili, labor verteyle ilgili o sorarsa cevap ver. Ama sana hastayı sun diyor. Orada dur diyene kadar sunacaksın. Niye hastayı sun dedi. Senin de hastayla ilgili aldığın tüm bilgiler hastayı sunmakla alakalı. Orada durup soru soracak mı diye bekleme. Orada hastayı sun. Kestiği yerde cevap ver. Ama labor verteyle ilgili labor sonucunu ve onun ne olduğunu paylaşman gerekiyor. Bu bekleniyor. Diğerlerini sorarsa yanıt verirsin. Yani bence ben öyle düşünüyorum. Bana öylesi daha Yok öyle. Hatta bir arkadaşın söylediği kendi sınav şeyi olarak geçen bir arkadaş diyor ki yani ben senin gibi öyle tüp işi simptomu zint falan demedim. Direkt diyor semptomları saydım diyor. İşte Möglişi Urzak'ın zint demedim. Direkt Urzak'ları saydım diyor. çünkü o soru ve cevap, o orada soru soruyor. Evet. Urzakayı soruyor, sen direkt başlıyorsun. İşte diyalektikname sanki onunkini devam ettiriyormuş gibi oluyorsun. Aslında soruya cevap vermek her zaman daha kolay oluyor. Evet. Doğru. İyi bakalım. Kolaylıklar diliyorum. Gönlünü ferah tut. Bak başlangıçta stres için dediğim şeyi unutma. Bence yapmaya çalış. Ben psikiyatristim. Boş yere söylemem. Ona göre. Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki abi herkes ekleme yapabilir. İbrahim Hocam ağzına sağlık. Bence çok güzeldi. Bir hasta olarak memnuniyetim iyiydi. Kötü değil ama ismimi hiç söylemedin abi. Yani ben ismimle hitap edilmesine hoşlanan bir hastayım. Yani görüşme sırasında şöyle bir 3-4 kez ismimi anmanı beklerdim. Onun dışında bir de ben niktürüden bahsetmedim İbrahim Hocam. Bazen bende de oluyor. Biz faller ezberliyoruz ya. Hastanın söylemediği işte ben gece idrarına çıkmak Hamopoetik istiyorum. yavasalasını ben niye öyle anladım? Doğru söylüyorsun. Yani bunlar da yine Avustralya'daki gelen de giriyor yani ezbere. Yani bende de yapıyorum. Aa söylemedim. Hafızımda olan bir vaka var. Hasta söylememiş, söylemiş gibi zannediyoruz. Bu maalesef faller ezberlerken başımıza gelen bir şey. Bende de var bu. İpek abla beni çok sıkıştırır. Ya söyledin söylemedin kayda alacağım falan diye. Ama Häufige Wasserlassen'ı ben de not almışım hocam. Ben Häufige Wasserlassen, Yok, nokturi değil ama abla o. Polyakizüri dedi Nakizü gibi duydum. Niktürü mi çok dedim. dediniz? Çok tuvalete gidiyorum dedim ama gece söylemedim. Gece Gece demediniz. Evet, gece demediniz. Çok tuvalete gidiyorum dedi ama gece ben not demedi. aldım. Ben Yok Merkürküler yok, aldım. Ben nokturi diye not almadım. Ben Häufige Wasserlassen diye not alıp ezberden sundum ya. Niyeyse Sunarken nokturi diye sundum ama yanlış söylemedim. sundum. Yani o da bunu da önemsiyorlarmış prüferler. Yani hastanın söylemediğini sen var diye söyledin. Niktürü yok. Söylemedim ben. Sadece çok tuvalete çıkıyorum dedim. Biraz da yanıyor dedim. Onu yani çok gross bir şey değil ama hani ezberde hafızamız olan şeyleri sunarken bazen ağzımızdan kaçıyor. Bir diğer de hocam mesela kilo kaybını söylemedin. Hani kilo kaybı da önemli bu divertikülette. Babası kolon karsinomu olmuş. Bence önemli. Hani Bel semptomu, gece terlemesi de sormadım abi. O da doğru. bu da bir de hani çok önemli mi değil ama hani bu vegetatif sorularda iştah ben kendim söyledim hani iştahım nasıl kül alıp verme. Hani 2-3 gündür yiyemiyorum ama ondan öncesi nasıl diye hani hepatit füre diye bir soru sorulabilirdi. Benim gördüğüm eksik demeyeyim de hani ilaveler bunlar. Hani bunlar çok kebir Bunu günah. tam şey yapamadım abi. İnapatens diyen hastaya vis irapatit füreya mı demem lazım? Yok yok, bence İbrahim hocam, yok, kardiyolog İbrahim hocam, onu sormaya gerek yok. Siz onu inapatens dediniz, tamam, o bitti. Ama gevicht, apname Kesinlikle ya da abla. Gevit Fitton, Fenderon bunları önemli. sorabilirsiniz. Bunu Çünkü genel kolon. olarak söyledim. Vegetatif anamnezde sormamız gereken sorular olarak söyledim. Ben onu bunun için değil de. Yok, şöyle, vegetatif Kesinlikle. anamnezde de eğer hasta inapatensi önceden belirttiyse vegetatif anamnezde ekstradan sormayın. O Gerek zaman yok. Doğru. hastayı duymamışsınız gibi, onun dediğini anlamamışsınız gibi olur. Bu hastanın ismiyle hitap etmek 2 puanmış hocam. 1,5 mu 2 Evet, puan. çok önemli. En az beş Boşu kere, en az beş boşu. kere görüşme boyunca söylemek gerekiyor. Ağzınıza sağlık. Bu İnşallah bilgi çok bende yoktu ya. güzel. Gıcık oldum ama kusura bakma. Hani reaksiyon çok verebilmen için. Kusura bakma yine dahi. Elimizden Gayet geldi. güzel Abi oynadınız İbrahim estağfurullah. Hocam. Bilgi gibi bilgi ya bu hastaya ismiyle seslenmek. Okey. Hocam ben de birkaç Bemer Kongun yapabilir miyim? Hani beraber öğreniyoruz diye. Tabii. Şimdi bu son jürilerde danışın demesi üzerine işte übür kayıt mı, nozea mı, efendim, mesela hastayı sunarken her rot bir vigenantı hematokezya denebilir belki. Und Bewerbung'da söylediniz. 5 kez isimle hitap etmek 2 puan kazandırıyor. Ha, hocam şöyle, ben orada bir ayrılmak zorunda kaldım, dinleyemedim ama hani hemşireye söyledin, ilaç mı getirttirdin, ne yaptın? Evet Burada abla, şimdi Mersin'den istedi. Ben de dedim ki ich gebe Krankenschwester Bescheid. aha. Dann bringt sie Medikamente dedim. Güzel. Burada da hani acile geldiği için bu hastalar oral vermiyoruz. Vielleicht gleich ferapreische Ihnen einen Schmerzmittel diyebiliriz belki. Hani bazen operasyonlu hastalarımız oluyor. Bunu şimdi operasyona almayacağız büyük ihtimal ama sugank açacağız mutlaka. O olabilir Evet. belki. Und Şöyle önemli bilmiyorum abla. Sugang'ı biz anamnezi almadan açıyoruz. Ama evet bir de şeyi sormam lazım. Haben Sie Allergie gegen Medikamente Ya. Schmerzmittel şeyini kesinlikle sormam lazım. Kesinlikle. Aha. Davunda sordum da burada unuttum. Zaten. Aha. Bu hasta çok ısrar etti Schmerzmittel için. 3 kere söyledi sanırım. Ben çok hani şey yapamadım ama hemen altı bile olsa Sümeyra hocamın teklifi gibi. Mesela bir hasta da şöyle soruyor. Ağrısı 7-8 olduğu halde hayır diyor, siz teklif ediyorsunuz. Hayır diyor, belki diyor etkiler diyor. Ben hani Evet. ağrının tavrını ya da tanıyı etkiler diyor. Ben bekleyeyim, sabredeyim diyor. Bu sefer de hekim, yo artık biz hani ileri teknolojilere sahibiz. Boş yere ağrı çekmeyin tarzında alabilirsiniz tarzında bir tepki vermek gerekebiliyor. Bir de Oberarzt karşısında hani böyle böyle ellerimiz masada durursa hani çenede ağızda falan değil de ona dikkat etmek gerekiyor. Adipozitas obezite demek galiba. Ben hani öyle bir not düştüm ama Evet. damals hat sie in den rechten Unterbauch dediniz. Hani hatten sie oluyor. Oberarzt'a ya da hastaya herhalde habih gesagt dememeliyiz hani gibi. Und Wie İbrahim gesagt aslında onun şeyi de. wie gesagt vielleicht. Ama filan bundan Oberarzt'a şey olur mu Sümeyra hocam? Senin şeyin nasıl? Wie gesagt desek de. Ervent olabilir belki abla. Bilmiyorum. Ha, yani sanki söyledim sen şey affedersin anlamadığın tarzındaya giriyor gibi. Gelir mi? Bilemiyorum. Konudan konuya değişir. Orada söylemenin ses tonuna göre bu değişir. O Evet. orada değil. Ya bir ilk ezek tabi diyorsun ve Aha. devam ediyorsun. Önceden söylediğim gibi diye devam ediyorsun. Yoksa ben söyledim sen anlamadın gibi bir anlam çıkmaz. Yani hani oradaki ses tonu şu bu önemli. Evet, ses tonu, cinsiyet önemli. Bayan söylerse olur da. Bilmiyorum, İbrahim hocam gibi. Bir de şu jürilerden şey yaptılar ya son dönemde. Abla, jüriler günde kaç tane insan görüyorlar? Biraz böyle o heyecan, o şeyi, bir de hepsi Auslan'da. Ya Evet. tahminen söylüyorum. Çok bu konuda hani şey yapmayabilirler diye düşünüyorum. Evet, bu bir hata. Konuştuğumuz şey hata. Yo Ama yo hani değil. çok şey Hata diye yapmayabilir. söylemiyorum. Bilmiyoruz. Her jüriye göre de değişebilir. Belki hoşuna da gidebilir. Bir de İbrahim hocam senle konuşmuştuk. Sınava kadar geçmiş sınavından bahsetmeyecektin. Evet. Hatırlatma. Hı. Du Entschiebrichts Starker Hiperkalemie. Ha, ondan sonra acaba Sümeyra hocam şey mi desek? Hani İbrahim hocam anlatmaya devam etti. Siz de onu söylediniz. Stratejik olarak hani Jetzt darf ich meine Patienten vorstellen desek mi? Yoksa beklesek mi biraz? Beklesek abla, biliyorsan yani biliyorsan bekle bence, çünkü süre yetmez. Tal 1 hızlı bitirmek, tal 3'ü yavaş şey, tal 3'ü hızlı bitirmek, tal 1'i yavaş bitirmek iyi. Benim Yani kendi ama şahsi tecrübem. okey. Ben de Süperlerle acaba göz göz temasına göre karar verebilirsin. Bak onlar bir şey soracak gibi bekleyebilirsin. Ama onlar da bekliyor gibi. Ya darf ich meine andere Patienten temasına. hoş dedin deyip Abla, devam üçüncü talde, özür dilerim, böldüm, çok özür dilerim. edelim. Estağfurullah. Buyur. Söyleyin abla, estağfurullah, Söyledim, söyleyin. söyledim. Ha, şey ya, ben hep şeyi kafasındayım abla. Üçüncü tayda ne kadar süre eritirsen o kadar iyi. O yüzden de böyle bildiğin yerlerden gelecek sorular çok daha mantıklı. Çünkü bittiği zaman, terapi kısmı da bittiği zaman sen böyle çok farklı yerlerden sorular sorabilir. O yani bu elektrolitlerle ilgili soru mu isterim, yoksa hiç bilmediğim yerlerden soru mu isterim? Elektrolit daha mantıklı geliyor. Senin isteğine göre şekillenen bir durum değil ya. Sen hipernatremi dedin. Ondan sonra sonuçta karşında püriferler var ve onlarla göz teması kuruyorsun. Orada da kendinden emin görünmen hani önemli. Evet. Durdun, baktın. Onlar zaten o sırada bir şey soruyorsa onunla ilgili sorar. Sormazsa o zaman da şey gibi beklemene gerek yok. Darf ich meine andere Patienten vorstellen dersin. Ja, natürlich vorstellen ya da ich habe ein paar Fragen der işte diğeriyle ilgili. Şeyi götürmüş olursun. Yani hani bir monolog olmasına gerek yok. Soru soracak, cevap verecek. Soru soracak, cevap verecek değil. Sen de onlara soru soruyorsun. Hani karşılıklı Evet. götürmeye çalışıyorsun gibi. Sürekli beklemek de hoş bir şey değil. Ama orada o bağlamda karar vereceğiniz bir şey yani birbirinize bakarken. Son iki hocam, Kleine Scheidt kaldı. Switon, İbrahim hocam girerken Swoton dedi. Anlamadım abla ben Swoton onu. demek iki demek hocam. İkinci. Evet. Bu Ausgang mı, Umgang mı, öyle şıprahı işte. Zeynel Fazıl'ın şey metodu, SWO Ya diyorlar. Switon'ı Swoton diyor bazen. Birkaç şey de vardı, onları hatırlamadım şimdi. Mi is schlecht diyor. Bu ne demek Umgang Sprache'de? Tübel demek, ama ben Ya. onu duymadım. Yalan söylemeyeceğim. Okey. Yani Tamam. duyup da anlamadım değil. Hiç duymadım öyle bir Şeyi şey. çok güzel söyledin. Ich habe akustisch nicht hören dedin. Nicht gehört olacak. Ich konnte nicht hören dedim abla. Entschuldigung? Ich konnte nicht hören dedim. Aa, o zaman Evet. benim yanlış anladım. Bir de Evet. Ich konnte nicht hören dedim. İhabı notiert olacak. İhabı notieren dediniz galiba. Ben Hatırlayamıyorum şu notisiyet dedim. anda. Evet. Notisiyet İhabı dedim. notiert olacak. Hı. Sie schützen sie ihr Gesundheit. Güzeldi. Teşekkürler. Ha, çok da letzte, sorry. Momentan müssen sie hier bleiben. Bu hasta kesimi ya da şey Almanlar müssen'ı sevmiyor. Momentan sollen sie hier bleiben. Teşekkür ederim. Abla, bu da Sümeyra önemli. hocam bir tane de sana geliyor. Haben Sie Erfahrung in der Türkei? Okay. In Momentan die zor Türk. Türkei çıkıyor senden de. Tamamdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum hepinize. Beraber öğreniyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. İpek abla, senin BMR konuların çok önemli. Öğreniyoruz hocam, sağ olun. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Hani ne kazanırım buradan diye. Sağ olun. Sizinle birlikte ben de notitsine baktım bu arada. Hani o anlamda ben de kazanıyorum, ben de öğreniyorum. Sağ olun. Dankeschön. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başka herhangi bir katkı yapmak isteyen var mı? Tamamdır o zaman. Görüşmek üzere diyorum. Kolay Ben gelsin. bir şey soracağım. Ne zaman başlayacaksın peki şeye, hospitasyona? Ostenferi'nden sonra 13 Nisan'da. Tamam.